Ein harter Tag, sein Ende, und du gehst nach Haus. Du bist geschafft von deiner Arbeit, du siehst müde aus. Und während Leuchtreklamen zeigen wollen, was diese Stadt dir heut nach Feierabend alles noch zu bieten hat, sitzt du allein, nur mit der Einsamkeit daheim. Bleib nicht allein, du hast dir verdient, was zu erleben. Bleib nicht allein, dieser Abend kann dir Freunde geben. Bleib nicht allein, überall findest du Menschen, die so sind wie du. Bleib nicht allein, setz dich auf ein Glas zu anderen Leuten und du wirst sehen, so ein Abend kann viel bedeuten. Gehst hinunter an die Ecke in das Weinlokal. Obwohl du hier seit Jahren wohnst, ist es das erste Mal. Du fühlst dich wohl in diesem Kreis, der dich bald einbezieht und in dem keiner, der da ist, auf dich heruntersieht. Und dir wird klar, hier bist du nicht das letzte Mal. Bleib nicht allein, du hast dir verdient, was zu erleben. Bleib nicht allein, dieser Abend kann dir Freunde geben. Bleib nicht allein, überall findest du Menschen, die so sind wie du. Bleib nicht allein, setz dich auf ein Glas zu anderen Leuten und du wirst sehen, so ein Abend kann viel bedeuten. Nicht allein, du hast dir verdient, was zu erleben. Bleib nicht allein, dieser Abend kann dir Freunde geben. Bleib nicht allein, überall findest du Menschen, die so sind wie du. Bedeutet. Bleib!